WDR 5. Neugier genügt. Usbekistan. Ein Staat, der sich gern als mittelalterliches Märchenland präsentiert. Mit legendären Städten wie Buchara und Samarkand, das Herzstück der alten Seidenstraße. Überall in der Welt strahlt das Licht vom Himmel zur Erde. Nur in Buchara strahlt es von der Erde zum Himmel. Die Mauern in Buchara sind farbig verziert, überall glänzende grüne und blaue Kacheln. Türkisblau leuchten die Kuppeln der berühmten Moscheen und Medressen. Doch wer die alten Minarette und die Koranschulen besucht, ist überrascht. Nicht die Religion gibt hier den Ton an, sondern der Kommerz. Teppiche und Tücher hängen an den Wänden. Die heiligen Orte dienen als Basar. Von Spiritualität keine Spur. Und so sieht es auch der Staatspräsident am liebsten. Denn Religion ist ihm suspekt. Staatspräsident Karimow kann damit nicht viel anfangen. Im Gegenteil, er fürchtet den Islam als seine Macht, die ihm selbst eines Tages gefährlich werden könnte. Noch hält Karimow, inzwischen 77 Jahre alt, sein Volk fest im Griff. Eine Opposition gibt es nicht in Usbekistan. Die hat der Präsident beseitigt oder ins Ausland abgedrängt. Einer der wenigen, die beständig Front machen gegen das System, ist Wjatscheslaw Achunow, der bekannteste Künstler des Landes. Usbekistan ist eine Art Naturschutzgebiet. Seit der Sowjetzeit hat sich hier nichts verändert. Hier dürfen alle Spezies weiterleben und sind geschützt. Ich habe 2004 ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in Taschkent aufgemacht, aber es wurde nach 2 Jahren geschlossen. Ich hatte mehrere Schüler, doch eines Tages waren sie verschwunden. Eines Abends, als es schon dunkel war, kam eine junge Frau zu mir und weinte. Sie sagte, sie seien alle bedroht worden. Man habe ihr angedroht, ihren Job zu verlieren und niemals mehr Arbeit zu finden. Achunow hat sein Atelier in einer eher heruntergekommenen Gegend von Taschkent. Eine triste Ansammlung von Plattenbauten. Die Straßen sind löchrig und, wenn es geregnet hat, voller Schlamm. Der Geheimdienst ist allgegenwärtig. Doch Wjatscheslaw Achunow lässt nicht locker. Seine Entschlossenheit sieht man ihm an. Ein Mann um die 60 mit einem Faible für Jeanshemden und Jeanswesten. Manchmal trägt er sogar einen Cowboyhut. Mit seinem weißen Bart und den zottligen weißen Haaren ähnelt er eher einem Trucker auf seinem LKW als einem Künstler. Achunow ist eine charismatische Figur. Reisen darf er nicht, doch er schickt seine Bilder und Installationen zu Ausstellungen, etwa zur Biennale von Venedig oder zur Documenta. Atme leise, so heißt eines seiner Werke, als dürfe das Volk sich nicht rühren und den großen Diktator beim Regieren stören. Taschkent ist eine großzügige Stadt. Unerwartet schön die Alleen, das Klima fast subtropisch, sehr grün. Wir stehen vor einem Palast, den Karimow sich hat bauen lassen, unweit der großen internationalen Hotels. Es handelt sich um das Kongresszentrum, das angeblich 4. teuerste Gebäude der Welt. $1 Milliarde soll es gekostet haben, in Weiß und Gold. Es ist, als strebe Karimow auch nach der Weltmeisterschaft, in Prunk und Protz. Hinter einer Rasenfläche das bekannteste Theater des Landes, das ILCOM. Eine international renommierte Organisation, die zu Festivals eingeladen wird und viele Preise gewonnen hat. Doch die Geschichte des Theaters ist auch traumatisch. Der Gründer und Initiator wurde 2007 ermordet. Theaterdirektor Boris Garfunov. Der ehemalige künstlerische Leiter und Gründer unseres Theaters, Mark Weil, wurde von einem Islamisten erstochen. Man fand ihn neben seiner Wohnungstür. Er kam gerade von einer Probe nach Hause. Der Mörder wurde lange nicht gefunden und über das Motiv war man sich im Unklaren. Am Ende standen Leute vor Gericht, die zu einer radikalen islamistischen Gruppe gehörten. Hauptmotiv war für sie offenbar das Stück, das von Mark Weil inszeniert wurde, Nachahmungen des Korans, ein Werk von Puschkin. Dieses Stück steht immer noch auf dem Spielplan des Theaters. Das Ilkom-Theater wagt erstaunliche Experimente in Sachen Meinungsfreiheit. Ein Begriff, der in Usbekistan bisher praktisch keine Rolle spielt. Passanten und Theaterbesucher sind irritiert, wenn sie von den Schauspielern nach ihrer Meinung befragt werden oder entscheiden sollen, wie ein Theaterstück ihrer Auffassung nach weitergehen sollte. Sich öffentlich zu äußern, war in Usbekistan bisher praktisch unmöglich. Mein Vater ist Usbek, meine Mama ist Russin. Meine Mama ist nicht чисто русская. У неё тоже есть примесь, она немножко татарка, немножко уйгурка, выросла в Подмосковье. И вот это вот интернационализм. Auch die Filmemacherin und Fotografin Umida Ahmedova hat Probleme mit dem Staat bekommen. Sie drehte Dokumentarfilme über das usbekische Landleben und fotografierte 100 Porträts der usbekischen Landbevölkerung. Doch die Regierung fand das gar nicht lustig. Ich habe einen Dokumentarfilm gedreht mit dem Titel Die Last der Jungfrau. Da geht es um die Jungfrauenprüfung vor der Ehe, wie sie in Usbekistan immer noch durchgeführt wird. Eigentlich ein ganz harmloser Film über eine Frau, die angeblich bei der Heirat keine Jungfrau war. Aber dieser Film muss jemanden in der Regierung stark beleidigt haben. Die Künstlerin, heißt es, zeige die dunkle Seite Usbekistans. Das Land erscheine bei ihr rückständig. Wiederholt wurde Ahmedova angeklagt wegen Beleidigung des usbekischen Volkes. Ein Paragraph, den es gar nicht gibt. Heute macht sie keine kritischen Filme, sondern flüchtet sich in eine Art Küchen-TV. Internetfernsehen, bei dem sie sich mit ihrem Ehemann über die Probleme des Landes lustig macht. Und diese zugleich weglacht. Komisch erscheint den Usbeken an ihrem Land manches. Zum Beispiel der bizarre Familienkrieg, der zwischen Präsident Karimow und seiner Tochter ausgebrochen ist. Die Tochter Gulnara war eigentlich als Nachfolgerin aufgebaut worden, bevor sie in Ungnade fiel. Vor allem interessierte sie sich aber für Mode und gab Hochglanzmagazine heraus. Außerdem sang sie gelegentlich mit Gérard Depardieu im Duett. Wjatscheslaw Akhunov hat diese Zeitschriften dann persifliert. Mit den feinen Kleidern traten bei ihm nicht mehr Models auf, sondern Bäuerinnen, Haustiere und sogar Affen. Doch die Aussichten sind ernst. Wjatscheslaw Akhunov. Die Zukunft ist düster. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die Kolonialisierung durch Russland wiederholt sich, eine Rückkehr zur Sowjetunion. Da wird eine Menge von russischer Seite für getan. Oder es wird in den nächsten 20 Jahren permanenten Streit und möglicherweise Kriege in der Region geben, mit Usbekistans Nachbarn Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan. Der Streitpunkt wird vor allem das Wasser sein. Es gibt aber ein weiteres Albtraum-Szenario, das schlimmer sein könnte als die anderen. Und das hängt mit dem Islam zusammen. In Usbekistan vertraut niemand niemandem mehr. Und deshalb richten viele den Blick auf die Moschee. Doch die Regierung betreibt eine Politik der Verbote. Der Zutritt zur Moschee gilt als oppositionelle Geste des Widerstands gegen den Präsidenten. Ich wohne in einem Haus, von dem 50 Meter entfernt eine Moschee steht. Wenn ich mich aus dem Fenster beuge, sehe ich, dass beim Freitagsgebet Polizisten und Sicherheitsleute vor der Moschee Wache halten und Kindern den Eintritt verwehren. Schon den Kindern wird beigebracht, dass sie keine Moscheen betreten dürfen, sonst wirft man sie von der Schule und bestraft ihre Eltern. Eine historische Moschee in Bukhara, ein großer Steinbau nahe dem Stadtarchiv. Ein etwa 50-jähriger Mann kommt heraus. Er stellt sich als Mullah vor, als islamischer Religionsgelehrter. Den Islam habe er erst spät in seinem Leben entdeckt, sagt er, erst nach der Unabhängigkeit Usbekistans. In der Sowjetunion war für Religion kein Platz. Früher, zur Sowjetzeit, war ich Lehrer für Geographie. Ich habe in einer Schule unterrichtet. Damals gab es nur drei funktionierende Moscheen in Bukhara. Und es war kompliziert und gefährlich, in die Moschee zu gehen. Aber ich war damals noch nicht religiös. Den Islam habe ich erst später entdeckt, viele Bücher darüber gelesen und selbstständig studiert. 2005 habe ich die Hadsch gemacht, die Pilgerreise nach Mekka. Es kommen immer mehr Leute. Jeden Mittag 200 Gläubige, freitags sind es 2000. Der Islam ist in Usbekistan eine soziale und politische Macht. Was er denn von den Islamisten halte, deren Zahl ständig wachse, frage ich den Mullah. Und ob er Islamisten kenne? Unseren Übersetzer befällt Panik, die Angst ist ihm ins Gesicht geschrieben. Doch der Mann schüttelt den Kopf. Vom Islamismus halte er gar nicht, sagt er. Und überhaupt, es ist in Usbekistan verboten, das Thema Islamismus überhaupt anzuschneiden. Diese Medresse wurde gebaut auf dem Geld, was man bekommen hat, für Verkauf von 3000 Sklaven. Und das ist ja auch interessant. Einerseits menschliche Leiden, andererseits Ehre zum Gott. Es gibt aber auch den sogenannten Volksislam und auch Heiligtümer, die populäre Ausflugsziele sind, wie das Bihaudin Naqshbandi bei Bukhara. Ein prachtvoller Garten mit einem Teich und einem Ast, unter dem man hindurchgeht und dadurch angeblich jung bleiben soll. Und können wir mal sehen, den riesengroßen Reste von einem sehr alten Maulbeerbaum. Und wir können mal sehen, dass die Leute gehen so drei Kreise um diesen Baum und möglichst versuchen, unter dem Baumteil durchzugehen. Ja? Es gibt so eine Aberglaube, wenn besonders für Mütterchen ist es ja wichtig, dass wenn die Damen Rückenschmerzen haben und wenn sie dreimal erfolgreich unter dem Baum durchgehen können, dann wird ja Rücken irgendwie so wenige tun weh. Am Sonntag kommen die usbekischen Großfamilien in einer Mischung aus Festtag, Familienausflug und religiöser Pilgerfahrt. Ein Heiliger soll hier gewirkt haben, Begründer eines Sufi-Ordens. Ein alter Mann setzt sich zu zwei Jungen und erzählt ihnen die Geschichte des Ortes, wünscht ihnen Glück und segnet sie mit einem Gebet. Dafür erwartet er eine kleine Spende. Beten können hier alle. Nicht nur Muslime kommen hier rein. Und vor allem, wir sind am Grab, hinter mir können Sie mal sehen, sehr hochgestellte Holzstange mit weißer Fahne und ein Stückchen von Ochsenschwanze. Und so hochgestellte Stange zeigt uns, dass der Mann, der unter dieser Stange begraben ist, ist ja sehr hoch in der geistlichen Lehre entwickelt. Und den weißen Fahnen bezeichnet auch den Zustand von seiner Seele, weiß, reine Seele. Haudin Bhajgbandi hatte im 14. Jahrhundert eine mystische Lehre begründet, einen Derwischorden, der ganz auf Innerlichkeit setzte, auf das stumme Gebet und die stumme Arbeit. Derwischen meinen, dass wenn man in Transzustand ist, dann kommt man näher zum Gott. Und je näher kommt man zum Gott, desto mehr, desto nützlicher ist dieser Zustand für die Seele. Seele wächst in diesem Moment. Und was hat Behaudin gesagt? Bei ihm war die Hauptidee, das muss man arbeiten und im Herz immer im Gebet bleiben. Ähnlich wie Benediktiner haben gesagt, ora et labora, können wir mal vergleichen. Unsere usbekische Benediktiner. Die Usbeken sind arm, auch wenn sie stets dicke Bündel bei sich tragen, Geldnoten. Die Währung, der Som, ist fast nichts wert und manchmal dauert es fast eine Minute, bis das Geld hingeblättert ist. Wenn die Baumwollernte kommt, schickt der Präsident Millionen zur Zwangsarbeit auf die Felder, für $3 am Tag. Fotografiert werden darf das nicht, man fürchtet ein schlechtes Image. Zwangsarbeit kommt nicht gut an in den westlichen Medien. Seit der Unabhängigkeit ist der Islam erstarkt und auch der Islamismus. Er ist das Sammelbecken der Unzufriedenen. Staatspräsident Karimow versucht, den Islam in Schach zu halten, doch ewig wird er sich nicht kontrollieren lassen. Und der Westen, der unterstützt Karimow so, wie er ihn immer unterstützt hat. Usbekistan spielt eine geostrategische Schlüsselrolle in Zentralasien. Die Flugzeuge der Bundeswehr sind hier auf einem usbekischen Flughafen zwischengelandet, bevor sie nach Afghanistan weiterflogen. Dafür hat Karimow viele Millionen bekommen. Inzwischen ist die Zusammenarbeit noch enger geworden. Die Bundeswehr bildet sogar usbekische Offiziere aus. Der Westen, so scheint es, buhlt um Usbekistan, so wie auch Russlands Putin das auf seine Weise tut. Da scheint ein Clash, früher oder später vorprogrammiert. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.